Ihren Auftrag einzugeben, fasse ich Ihnen die wichtigsten Punkte zusammen und nehme das Gespräch ab jetzt auf Band auf. Sind Sie damit überhaupt einverstanden? Ja. Sie haben sich legitimiert und das Band ist mit Ihrem Einverständnis nun auch eingeschaltet. Ich fasse zusammen, was wir für die folgende Festnetzrufnummer zusammengefasst haben. Und zwar, Sie bekommen zum Paketwechsel das Paket Red Internet and Phone 50 DSL Paket. Der Grundpreis ist 34,99 von diesem Paket. Die Standardproduktinformationsblätter zu dem Paket stehen Ihnen online als Download zur Verfügung. Und zwar, Sie erhalten von uns über die Laufzeit von 24 Monaten die Gutschrift von jeweils 10 Euro pro Monat für die Leitung selber. So zahlen Sie für die Leitung selber nur noch 24,99. Weiterhin bleibt wie gewohnt die Fritzbox 7430, die eigentlich 2,99 € monatlich kostet, weiterhin bestehen. Sie erhalten auch weiterhin die Gutschrift für diese Box für die nächsten 24 Monate, sodass Sie für die Box keinen Cent zahlen werden. So haben Sie den Endbetrag 24,99 € monatlich. Und zwar, Ihr Vertrag verlängert sich dann ab der Umstellung auf das Paket Red Internet and Phone 50 DSL um 24 Monate. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate zum Ablauf. Wird nicht rechtzeitig gekündigt, verlängert sich der Vertrag um ein weiteres Jahr. Die erneuten Aktivierungsgebühren in Höhe von 49,99 € entfallen natürlich. So haben Sie keine weiteren Kosten zu erwarten. Selbstverständlich haben Sie aber alter Post ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Damit Sie schnellstmöglich von den neuen Konditionen profitieren können, gebe ich bereits heute vor Ablauf der Widerrufsfrist die besprochenen Änderungen in Auftrag. Neben Abreden zu den Gutschriften, Rabatten etc., die nicht auf Band festgehalten wurden, gelten nicht. Es gelten nur die Vereinbarungen, die wir gemeinsam auf Band festgehalten haben. Ich veranlasse jetzt den Auftrag und richte Ihnen das Paket Red Internet and Phone 50 DSL Paket, wo der Grundpreis 34,99 € ist, mit der Gutschrift 24 Monate zu 10 Euro, dass Sie für die Leitung selber 34,99 € zahlen. Die Fritzbox 7430 bleibt mit derselben Gutschrift wie vorher auch, dass Sie dafür keinen Cent zahlen werden, wieder für die nächsten 2 Jahre bestehen. So haben Sie den Endbetrag mit der Fritzbox 7430 24,99 € monatlich für die nächsten 2 Jahre. Sind Sie damit auch einverstanden?